scheu, ihm wird ganz heiß. Er sagt dir was, was treibt dich an, der urtriebe Mann. Er sagt dir was, was treibt dich an, der urtriebe Mann. Der Baum stand da, ganz ohne Saft, leicht ergraut, ihm fehlt die Kraft. Einst hat er auf die Liebe gebaut, nun will er frei sein, nie getraut, nie getraut. Er sagt dir was, was treibt dich an, der urtriebe Mann. Was treibt dich an, der urtriebe Mann? Einst zum Trottel erzogen, nun ist er aus.